Yeah. Komme rein, volle Night, bam, bam, Columbine. Ich habe immer für alle Fälle ein Colt dabei. Das sind 24 Zoller, weil ich volle Hai. Wir jagen alle Schweizer Franken, Euro, Dollar, Steine. Mama hat gemeint, mach was aus deinem Leben, Junge. Doch ich trete jeden Tag Runden für 10er Kunden. Nicht täglich Kunden, doch merkst du lässt sich fit. Und bestellt sich ein Modell in sein Hotel, weil er gern fickt. Dicke Titten, fette Eschen, ich fick diese Frauen. Denn der Liga sitzt auf Kinos drauf wie Nino Brown. Geh nie mit Minus raus, gib mir deine Klunker her. Wir platzen in dein Bunker rein, bewaffnet wie die Bundeswehr. Nie wieder Bahn oder Bus fahren. Nie wieder. Wir machen Para und du musst sparen. Fotze, pflanz das Kuschern. Bis nach Russland, 187 Straßen, meine Fruchtbunch. Bam, bam, bam. Seit 1999 high, whoop, whoop. Jeden Tag routiniert. Hase wird hier vakuumisiert. Es wird da investiert, wo's gerade floriert. Weil nachts vor der Tür wird hart konsumiert. Alex, Maxwell, Obstbetreiber. Auf Großbildleinwand, du Hosenscheißer. Immer auf der Jagd nach der Kohle, Reibach. Und alles läuft nach Plan, ich darf bloß nicht einfahren. Fick die Haft in die Kakusch-Sorte, ballert mies. S-Klasse, Langversion, quer durch die Galaxie. Nur noch Kali-Beat, fühl mich wie im Paradies. Und wache jeden Morgen auf mit ner Amnesie. Alex, Alex, Alex.